das Rad, das Loch, wie Mist, die Motte fliegen sie. Wirren in die Kampfkolonie, die Motten in die Lichter der Nacht. Wollen sie ihr Burenland verkünden, könne hier nun plündern, doch haben die Rechnung ohne Wirt gemacht. Er stürzt das ganze Land in Not. Die Mine schwarz, die Maske fällt. Das Empire erschnüffelt Geld. Wird noch Widerstand gelebt. Marelsburg, Machers von Teen. Die Burenflagge winkt am Kampf gegen Britannia in die Schlacht. Maulkrüger. Maulkrüger. Sie wollen das Burenvolk zerstören. Sie sind von ihrer Macht betört. Sie krallen sich fest in fremdes Land. Aus London greift die Knochen hart. Sie wollen das Burenvolk zerstören. Sie sind von ihrer Macht betört. Sie krallen sich fest in fremdes Land. Aus London greift die Knochen hart. Sklave sein.